Bevor wir jetzt mit der Abschlussdiskussion für diese Tagung beginnen, wollte ich eigentlich nur noch mal ganz kurz drei Sätze zu dem Punkt in dieser Veranstaltung, zu dem Teil in der Veranstaltung sagen, der vielleicht für die meisten zumindest nicht unmittelbar sichtbar ist. Das ist sozusagen das, was ja so ein bisschen, man könnte fast sagen, im Verborgenen oder im Dunklen geschieht hier. Ich erinnere mich so ein bisschen an die Unterscheidung von Hannah Arendt zwischen auch Öffentlichkeit und Privatheit und das, was im Oikos passiert, sprich in der Küche oder um den Herd herum, dass das irgendwie im Dunkeln des Privaten verschwindet und man müsste es vielleicht irgendwie an dieser Stelle doch in das helle Licht der Öffentlichkeit rücken, einfach. So könnte man es vielleicht zumindest an der Stelle mal so ganz kurz sagen. Und zwar gibt es viele, viele Leute, die im Gegensatz zu mir und zu anderen hier vorne nicht gestanden haben, hier nicht geredet haben und die viel, ja, ich würde sagen, viel wichtigere und elementarere Dinge zu dieser Veranstaltung beigetragen haben, ohne die einfach der Ablauf und ich sag mal, ich denke auch der wirklich gute und gelungene Ablauf, trotz einiger weniger kleiner Organisationspannen, hier auch wirklich so reibungslos funktioniert hat. Und da möchte ich neben vielen, vielen, vielen Leuten, die uns vor allem auch heute, am heutigen Tag ehrenamtlich und spontan zum Teil geholfen haben, überhaupt diese ganze Logistik, die Sie dort unten sehen, auf die Füße zu stellen, besonders den Kawe und die Katharina und dann unsere beiden Praktikanten bzw. unsere Praktikantin, den Johannes und die Franziska erwähnen an dieser Stelle nur ganz kurz. An die geht wirklich ein ganz großes Dankeschön, weil was die an Arbeit geleistet haben, wir hätten wahrscheinlich mit einer vollen Funktionsstelle das in keiner Art und Weise abdecken können, was die im Prinzip organisatorisch auch im Vorfeld dieser Tagung getan haben. Und auch, wie gesagt, allen anderen, die heute auch auf viele, viele interessante Vorträge verzichtet haben und sich wirklich, ich möchte fast sagen, in den Dienst der Sache hier einfach gestellt haben, denen sei einfach mal an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön gezollt, weil das ist... Das ist halt so eine Sache, die kommt dann halt manchmal leider Gottes zu kurz bei solchen Veranstaltungen, aber das war, wie gesagt, für uns ganz, ganz wichtig, weil ich hatte am Anfang schon mal gesagt, unsere Mittel waren begrenzt und es ging wirklich nur über viele, viele Ehrenamtliche hier. Okay, und dann wünsche ich jetzt der Podiumsdiskussion noch einen guten und gewinnbringenden Verlauf. Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zu unserer Podiumsdiskussion Praxis kritischer Theorie, Formen der Gesellschaftskritik heute. Podiumsdiskussion bildet den Abschluss des Hauptteils einer sehr perspektivenreichen Konferenz zur Traditionalität und Aktualität der kritischen Theorie. Viele Gespräche sind in den letzten beiden Tagen geführt worden. Ausgangspunkt war das Werk von Heinz Maus. Von dort aus wurden dann verschiedene Traditionslinien innerhalb der kritischen Theorie erschlossen. Hegel, Benjamin, Adorno. Aber es wurde auch über vielfältige Anknüpfungsmöglichkeiten diskutiert. Anerkennungstheorien, Hirnforschung, feministische Theoriebildung, Sprachphilosophie, um einige der Stichworte, die gestern und heute hier eine Rolle gespielt haben, aufzugreifen. Ich will jetzt insbesondere die Gäste auf dem Podium begrüßen, die ich Ihnen gleich in alphabetischer Reihenfolge vorstellen werde. Danach wird jeder Teilnehmer auf dem Podium eine kurze Stellungnahme zum Thema formulieren. Ich würde dann danach noch die Gelegenheit geben, dass sich die Podiumsteilnehmer wechselweise aufeinander beziehen, bevor wir die Diskussion zum Publikum öffnen. Ich denke, das zeitliche Ende der Abendveranstaltung sollte gegen 22 Uhr, 22.15 Uhr anvisiert werden. Nun zu den Gästen. Zunächst will ich vorstellen Alexander Garcia Düttmann, der einen vergleichsweise weiten Weg, nämlich aus London, auf sich genommen hat, um hier heute Abend mit uns zu diskutieren. Garcia Düttmann unterrichtet Philosophie und Visual Culture in London und er verkörpert im Grunde genommen eine Verbindung von kritischer Theorie auf der einen Seite, Dekonstruktion auf der anderen Seite. Heidegger und Derrida, Benjamin und Adorno sind Namen, die auf eine bestimmte Weise Wegmarken in seinem Denken darstellen und von denen aus er, mit denen er vielfältige Fragestellungen in systematischer Perspektive diskutiert, beispielsweise auf dem Gebiet der Ästhetik hat er sich beschäftigt mit Hegels These vom Ende der Kunst, ein anderes wichtiges Thema von Garcia Düttmann sind Identitätspolitiken. Es gibt zahlreiche Publikationen, zahlreiche Monographien, von denen ich einige nennen möchte. Das Gedächtnis des Denkens, Heidegger Adorno 1991, Zwischen den Kulturen von 1997, Philosophie der Übertreibung 2004, So ist es, ein Kommentar zu Adornos Minima Moralia 2004, dann ein Buch über Visconti aus dem Jahr 2006 und die letzte Publikation, die ich kenne, trägt den Titel Derrida und ich, das Problem der Dekonstruktion 2008. Mit ich wird Herr Düttmann nicht sich selber meinen, wie wir das normalerweise tun, wenn wir das Personalpronomen verwenden, sondern eben die Denkfigur des Ich. Der nächste Gast, den ich vorstellen möchte, ist Christoph Henning von der Universität St. Gallen. Christoph Henning hat Philosophie studiert in Dresden, dort auch mit einer Dissertation abgeschlossen. Er war zwischenzeitlich an der Zeppelin University in Friedrichshafen beschäftigt. Er lehrt jetzt in St. Gallen, arbeitet dort in einem Forschungsprojekt zum Perfektionismus als politische Philosophie. Sozialphilosophie, politische Philosophie sind Schwerpunkte von Christoph Hennings Arbeit. Ein kontrovers diskutiertes Buch von ihm trägt den Titel Philosophie nach Marx, 100 Jahre Marx-Rezeption und die normative Sozialphilosophie der Gegenwart in der Kritik. Das Buch ist 2005 erschienen, wird gerade auch, wie er mir gestern verraten hat, ins Englische übersetzt. Und darüber hinaus hat Christoph Henning verschiedene Bücher mit herausgegeben. Ein Marx-Glossar, 2006, glaube ich, erschienen. Ein Buch zu deutsch-jüdischen Wissenschaftsschicksalen und ein Sammelband zum Thema The Moralization of the Markets, 2006 erschienen. Der nächste Diskutant, den ich vorstellen möchte, ist Philipp Hoog. Philipp Hoog promoviert zurzeit in Frankfurt über Adornos Sprachphilosophie. Wenn wir die Zählung zugrunde legen, die uns gestern Alex Demirovic präsentiert hat, dann ist er Vertreter einer wahrscheinlich zweistelligen Generation der kritischen Theorie. Arbeitsschwerpunkte sind, klar, die kritische Theorie, besonderer Bezug aber auch zur Psychoanalyse. Es gibt verschiedene Aufsatzpublikationen. Zurzeit ist in Vorbereitung eine Kritik der Hirnforschung mit Adorno, mit Alfred Lorenzer, ein Aufsatz gemeinsam verfasst mit Julia König, der im Sommer in der Deutschen Zeitschrift für Philosophie erscheinen wird. Und last not least freue ich mich auch, Cornelia Klinger auf dem Podium begrüßen zu dürfen. Dankenswerterweise hat sie es übernommen, für Michael Weingarten, der aus Krankheitsgründen leider absagen musste, einzuspringen. Mich freut das sehr. Ich denke, wir alle können uns freuen. Cornelia Klinger ist heute Nachmittag schon ausführlich vorgestellt worden. Sie ist Professorin in Tübingen, Mitglied am Institut für Wissenschaften von Menschen in Wien. Auch sie ist Autorin zahlreicher Publikationen, Bücher und Aufsätze. Viele warten auf das Buch Erfindung des Subjekts, was, glaube ich, dieses Jahr erscheinen soll. Sie warten auch noch, aber immerhin geschrieben ist es. Es muss nur noch das Licht der Welt erblicken. Darüber hinaus ist auch sie vielfältig tätig gewesen als Herausgeberin und Mitherausgeberin. Ich verweise auf den Band über Kreuzungen, Fremdheit, Ungleichheit, Differenz, auf den Band Achsen der Ungleichheit zum Verhältnis von Klasse, Geschlecht und Ethnizität und auf den Band Das Jahrhundert der Avantgarden. Ich freue mich, dass wir eine so interessante Runde zusammenbekommen haben und würde jetzt als erstem Herrn Garcia Düttmann das Wort erteilen. Ja, vielen herzlichen Dank für die freundlichen Worte und für die sehr freundliche Einladung. Ich bin gebeten worden, ein Statement zu schreiben, das ich vorlesen soll und das etwa 10 bis 15 Minuten dauert, das Vorlesen. Und ich habe diesem Statement einen Titel gegeben, es heißt und so weiter. Vielleicht erkennt man die Freunde der kritischen Theorie daran, dass sie zwei Gruppen bilden. Es gibt jene Freunde, deren Herz höher schlägt, wenn sie sich das beeindruckende interdisziplinäre Programm vergegenwärtigen, das Horkheimer in den frühen 30er Jahren des 20. Jahrhunderts entwarf. Wahrscheinlich finden sich viele Soziologen und Sozialphilosophen in dieser Gruppe. Und es gibt jene Freunde, die eher von den Übertreibungen kritischer Theoretiker angezogen werden. Wahrscheinlich finden sich einige Philosophen und Künstler unter ihnen, Es bleibt aber eine Minderheit. So hat man Adornos Rede von der lückenlosen Immanenz oder dem universalen Verblendungszusammenhang immer wieder als maßlose Übertreibung abgetan, die die Einsicht in gesellschaftliche Mechanismen eher verwehren als ermöglichen und fördern soll. Heute muss man feststellen, dass es sich wohl um eine Untertreibung handelte, als würde der, ich zitiere, Verblendungszusammenhang, der alle Menschen umfängt, eine Verfassung bezeichnen, die von ihrer eigenen Ungeheuerlichkeit immunisiert wird und die sich deswegen nur umso nachhaltiger und umfassender durchsetzt. Adornos übertreibende Gesellschaftskritik wird, wenn eine solche Verallgemeinerung zulässig ist, von zwei Polen bestimmt, von dem Pol eines Begriffs der Gesellschaft, der von keiner gesellschaftlichen Einzelbeobachtung einzuholen ist, und dem Pol gesellschaftlicher Einzelbeobachtungen, die sich nicht von Methoden faktischer Erhebung gängeln lassen. Beide Pole berühren sich aber auch. Das Ganze der Theorie schlägt insbesondere der Einzelbeobachtung um und umgekehrt, wie eine Stelle aus einer späten, als Einleitung in die Soziologie konzipierten Vorlesung darlegt. Dieses Umschlagen ist jedoch nicht einfach eines der einheitsstiftenden Vermittlungen. Die Einheit, die Lückenlosigkeit der Immanenz oder des Verblendungszusammenhangs, so verdeutlicht die fragliche Stelle, entsteht nur um den Preis eines Abprallens, eines Ausschlusses, einer Verdinglichung. Ich zitiere Adorno: Gesellschaft wird unmittelbar dort fühlbar, wo es wehtut. Wenn man etwa in bestimmte soziale Situationen kommt, wie die eines Menschen, der einen Job suchen muss und der dann auf Granit beißt, das Gefühl hat, dass alle Türen ihm sich automatisch verschließen, oder der sich Geld borgen muss in einer Situation, in der er nicht Garantien dafür beibringen kann und der dann 10, 20 Mal in einer bestimmten automatischen Weise dem Nein begegnet. Zitat zu Ende. Was an Adornos Formulierung auffällt, ist die Rede von einem Automatismus. Dort, wo das Ganze unmittelbar fühlbar wird, hat man nicht, um mit Hegel zu reden, das Gefühl, die belebende Seele eines Ganzen zu sein, von dem man wiederum getragen und gehalten wird. Man hat nicht das Gefühl, zur Wirklichkeit zu gehören, die Hegel in der Rechtsphilosophie von der bloßen Existenz unterscheidet und die er als Einheit der Allgemeinheit und der Besonderheit bestimmt, als das Auseinandergelegtsein der Allgemeinheit in die Besonderheit. Vielmehr hat man das Gefühl, einer blinden und undurchsichtigen, einer mechanischen Wiederholung zu unterliegen, die den Einzelnen bereits zum abprallenden Ding macht, bevor er sich selber zum Ding gemacht hat. Dass Adorno in der Dialektik der Aufklärung, in den Minima Moralia und in der negativen Dialektik ein solches Gewicht auf das Phänomen gesellschaftlicher Kälte legt, drückt diesen Sachverhalt ebenfalls aus. Um der mechanischen Wiederholung, dem und so weiter rein numerischer Unendlichkeit, dem Ablaufen verselbstständigter Prozesse standzuhalten, in denen sich die Macht der Gesellschaft kundtut, muss das Individuum erkalten, sich zu einem Ding machen, sein Herz für ein kaltes eintauschen. Ist Kälte aber das Grundprinzip bürgerlicher Subjektivität, um die negative Dialektik zu zitieren, so reicht sie wie die Verdinglichung von der Vorgeschichte, in der sich jene Subjektivität konstituiert, bis zum 20. Jahrhundert, in der die Subjektivität zerfällt, ja bis ins 21. Jahrhundert, in dem von der Subjektivität wenig mehr bleibt als ein Ding. Die Kälte, die einerseits vom Automatismus des Abprallens erzeugt wird, andererseits die Verzweiflung daran mindern, die Fähigkeit zur Anpassung steigern soll, ist letztlich eine Art Reaktionsbildung, die auf, ich zitiere Adorno, das tiefe Gefühl der Überflüssigkeit hinweist, das nach Adorno alle in der Gesellschaft ergreift. In jüngster Zeit, so könnte man hinzufügen, auch die bislang relativ verschonten Akademiker, die wissen, dass es die Universität als Nische der Freiheit nicht mehr gibt und die sich darum nur umso eifriger anpassen. Vor allem in Großbritannien haben Akademiker das Evaluieren oder Bewerten, den Grundsatz der profitorientierten Verwaltung, so sehr verinnerlicht, dass sie die angekündigte Privatisierung der Geistes-, Kunst- und Sozialwissenschaften ohne merkliches Aufmucken hinnehmen und damit die uneingeschränkte Anwendung dieses Grundsatzes, des Grundsatzes des Evaluierens, die künftige Abhängigkeit ihres Überlebens von der Willigkeit der Studenten, für ihre Dienste hohe Geldsummen zu zahlen und sich auf Jahrzehnte hin zu verschulden. Gerade am Verhalten der Akademiker kann man also nicht nur die Kälte, den Mangel an Solidarität mit den sogenannten Kollegen und den Studenten ablesen, sondern auch die doppelte Auswirkung des Verblendungszusammenhangs, der in der Bewertung von allem und jedem Gestalt annimmt. Während auf der einen Seite, wie der französische Sprachwissenschaftler Jean-Claude Milner zeigt, ich zitiere, die verallgemeinerte Bewertung sich des Daseins bemächtigt, um es in einen umfangreichen Bestand bewertbarer Dinge zu verwandeln, Zitat zu Ende, die Abschaffung freien Denkens in der Universität gerade von dieser Verwandlung Zeugnis ablegt, verfolgt auf der anderen Seite die Anwendung des Grundsatzes der Bewertung nur ein einziges Ziel, festzustellen, dass der oder das Bewertete den eingeführten Kriterien nicht genügt, nicht genügen kann, vereinigen sie doch widersprüchliche Anforderungen. Der Akademiker soll ein glänzender Forscher sein, ein beliebter Dozent, sich gleichzeitig aber auch in der Verwaltung hervortun und Drittmittel in Millionenhöhe herbeischaffen. Erneut, immer wieder, wirkt sich der Verblendungszusammenhang als Automatismus aus, als Automatismus des Nein, des Sich-Verschließens von Türen. Definiert das Nein nicht sogar jeden Automatismus, sodass Adornos gesellschaftliche Einzelbeobachtungen, in der das Ganze unmittelbar fühlbar wird, die Gesellschaft selber, nicht bloß gleichgültige Beispiele für den Verblendungszusammenhang sind, sondern einen beispielhaften Charakter haben. Ist es dann nicht das in der Verdinglichung gründende und in der Kälte sich äußernde Automatische, das einen gesellschaftlichen Zusammenhang als einen der Verblendung auszeichnet? Das Komplement des Gefühls der Überflüssigkeit auf Seiten der Macht ist die Willkür. Sie ist die subjektive Verlängerung des Automatismus, der umso unerbittlicher die Türen zuschlagen lässt, je kontingenter oder willkürlicher seine Einrichtung ist, je anarchischer sich die Warenproduktion oder die Produktion von Dingen durch Dingen ausnimmt. Auch das kann man am Verhalten von Akademikern ablesen. Wer zum Ding geworden ist und als Ding die Macht an sich gerissen hat, die in der Bewertung anderer liegt, kann willkürlich über sie verfügen, Klicken bilden, sich vernetzen. Hat gestern noch eine Fakultät angeblich nichts dagegen vermocht, dass Akademiker entlassen wurden, die in ihr tätig waren, und zwar aus wirtschaftlich-strukturellen Gründen, so kann sie heute neue Stellen ausschreiben, obwohl sich die Lage verschärft hat, Ressourcenknappheit herrscht. Hat man es gestern noch bedauert, den jungen, ernsthaften Akademiker nicht weiter beschäftigen zu können, so wirbt man heute um zwei Professoren mit klingendem Namen, obwohl nicht einsichtig ist, warum plötzlich Mittel vorhanden sein sollen, die vor wenigen Monaten angeblich nicht erhältlich waren. Nun könnte man fragen, ob Adornos Gesellschaftstheorie, an der seine Kritik der Gesellschaft hängt, nicht von einem Widerspruch durchzogen wird. Denn will man das Ganze und das Besondere, die Theorie und die Einzelbeobachtung als Pole betrachten, zwischen denen sich eine dialektische Spannung herstellt, kann die Theorie nicht im Bereich des Faktischen verharren, in dem Bereich, in dem es so weitergeht, der also lediglich eine, ich zitiere, Extrapolation und Verallgemeinerung von Befunden erlaubt. Theorie muss zur Bezeichnung einer Tendenz dienen, wie das Adorno sagt, zur Bezeichnung eines Ganzen, dass es allein, ich zitiere wiederum Adorno, im Sinne eines Fluchtpunkts geben kann, wie es Adorno in seiner Vorlesung über philosophische Elemente einer Theorie der Gesellschaft ausdrückt. Deshalb auch ist die Möglichkeit von Theorie daran gebunden, dass die Gesellschaft von einer Dynamik durchzogen wird. Die Rede von einem universalen Verblendungszusammenhang soll dagegen den Stillstand aller Dynamik signalisieren, das und so weiter des Automatismus den Umstand, dass jede Politik des nächsten Schrittes nicht zur Veränderung beiträgt, sondern zur Verstrickung, so sehr man zugleich anerkennen muss, dass in dem gesellschaftlichen Zusammenhang Neuerungen aufkommen, die die Verblendung schafft und von denen sie zehrt, wie es die Verallgemeinerung des Grundsatzes der Bewertung, seine hemmungslose Anwendung etwa auf die Universität, deutlich macht. Adornos Beispiele für den Automatismus setzen eine minimale Spannung zwischen den Polen noch voraus. Sie sind also bestrebt, eine Tendenz aufzuzeigen. Fluchtpunkt gesellschaftlicher Einzelbeobachtungen muss in der Theorie der universale Verblendungszusammenhang sein. Da es sich indes hier nicht einfach um einen Fluchtpunkt handelt, um eine Übertreibung, um das An-die-Grenze-Treiben der Tendenz, um, wie es Adorno auch ausdrückt, ein neues und nicht identisches, da es sich hier um eine Wirklichkeit handelt, und zwar in einem Sinne, der sich mit dem der Hegelschen Existenz deckt, mit der Willkür und Gleichgültigkeit undurchdringlicher Dinge, die es nun einmal gibt, läuft die Berührung des Ganzen und des Besonderen, die in der beobachteten Erfahrung des Abprallens stattfindet, man prallt ständig ab, läuft sie auf ein Kassieren der Spannung hinaus, auf eine allgemeine Verdinglichung, über deren Formen dann die Theorie kaum mehr etwas sagen kann als und so weiter. Vielleicht hat Walter Benjamin die Theorie des universalen Verblendungszusammenhangs, den Fortschritt des Automatismus, in dem einen Satz zusammengefasst, den der Theoretiker überhaupt noch formulieren kann. Ich zitiere, dass es so weitergeht, ist die Katastrophe. Wobei die Kopula deshalb kursiv gesetzt ist, weil es nicht um eine Tendenz geht, sondern um eine Wirklichkeit, die Katastrophe nicht als das Bevorstehende angesehen werden darf, man muss sie, wie Benjamin schreibt, als das Gegebene ansehen. Was der Theoretiker dann tut, ist das so weiter als eine Katastrophe zu erkennen, die sich dauernd ereignet. Der Bezug auf diesen Satz zeigt an, warum Adornos Gesellschaftstheorie und Gesellschaftskritik trotz einer Überfülle an Einzelbeobachtungen von einer gewissen Armut geprägt wird. Stets wieder nennt Adorno die Verdinglichung, deren Ursprung er in der Konstitution der Subjektivität verortet, zwischen Mythos und Aufklärung. Wie soll man aber diese Armut genau verstehen? In dem Maße, in dem die Wirklichkeit immer schon eine Verdinglichte war, kann die theoretische Armut ja nicht eine sein, die bloß aus der Übertreibung der Tendenz resultiert, also daraus, dass Adorno den universalen Verblendungszusammenhang als Fluchtpunkt der Geschichte oder der Dialektik der Aufklärung ansetzt, dadurch ein neues aufdeckt, ein faktisch nicht identisches. Es ist, als würde das und so weiter die Theorie zu der Armut verurteilen, die die wiederholte Rede vom universalen Verblendungszusammenhang indiziert. Man muss jedoch weitergehen, in der Theorie nicht nur eine Reproduktion des und so weiter erblicken. Als Reproduktion des und so weiter, das die Theorie andauernd als andauernde Katastrophe bestimmt, schafft sie sich selber ab. Vielleicht verhält es sich mit der Theorie noch in einem anderen Sinne ähnlich wie mit der Gesellschaft. So wie die Gesellschaft unmittelbar dort fühlbar werden soll, wo es wehtut, so wird auch die Theorie unmittelbar dort fühlbar, wo es wehtut. Kehrt sie sich dadurch gegen die Gesellschaft, ist sie dadurch erst Gesellschaftskritik. Die Weigerung, sich einverstanden zu erklären und nach den Spielregeln der bestehenden Ordnung vorzugehen, bedeutet, dass der Gesellschaftstheoretiker Adorno mit der Rede vom universalen Verblendungszusammenhang sein Einverständnis aufkündigt, sein Einvernehmen verweigert, dass das verfolgt, was der französische Rechtsanwalt Jacques Vergès einen Procès de rupture nennt. Dieser Prozess, der sich von dem Procès de connivence unterscheidet, von dem Prozess des Einvernehmens, ist auf einen Bruch, einen Abbruch, ja die Herbeiführung eines Zusammenbruchs ausgerichtet, selbst wenn man einräumen muss, wie es Vergès selber tut, dass es einen totalen Bruch ebenso wenig geben kann wie ein vollkommenes Einvernehmen, selbst wenn daher der Prozess des Bruchs eine Übertreibung darstellt. Die Relevanz eines solchen Prozesses, eines Procès de rupture, liegt darin, dass er sich nicht in einer juridischen Wahl oder Entscheidung zu erschöpfen vermag, sondern eine, wie das Vergès nennt, Vision de la vie enthält, eine Ansicht des Lebens. Sicherlich setzt sich Adorno damit, also mit der ständigen Wiederholung von der Rede des universalen Verblendungszusammenhangs, mit dieser Verarmung der Theorie, wenn Sie so wollen, und diesem Procès de rupture, der nach meiner Meinung darin liegt, sicherlich setzt sich Adorno damit der Gefahr aus, dass man sich von ihm abwendet, die wiederholte Rede vom universalen Verblendungszusammenhang eben als maßlose und sterile Übertreibung abtut. Dennoch ist nicht ausgemacht, ob diese Abwendung nicht ihrerseits einer Verdinglichung gleichkommt, sie nicht ein Symptom dessen ist, dass es wehtut. Wenn Adorno bis heute ein Außenseiter geblieben ist, sicherlich in der Philosophie, wahrscheinlich aber auch in der Soziologie, so liegt das an einer Intransigenz, an einem nicht versöhnt, das deshalb nicht aus Starrheit oder Rechthaberei entspringt, weil es die einzige Möglichkeit ist, der sowohl theoretisch als auch in Einzelbeobachtungen erkannten Katastrophe des und so weiter zu widerstehen, der Katastrophe, die der Gesellschaftskritiker im Umschlag des Ganzen in das Besondere erkennt, im Automatismus des Abprallens. Ich komme zum Ende. Die Verteidigung des Sokrates führt Vergès als das erste Beispiel für einen Prozess des Bruchs in der Geschichte an. Zu den Deformations professionell von Professoren gehört bekanntlich, dass sie sich im Seminar oder in der Vorlesung auf radikal gesellschaftskritische Denker beziehen können, um sich in der Fakultätssitzung, an der sie anschließend teilnehmen, aus Gründen der Selbsterhaltung konformistisch und opportunistisch zu verhalten. Sokrates, der kein Universitätsprofessor war, kein Rhetor und kein Sophist, der einen Lohn einsteckte, Sokrates, der sich auf seine Armut berief und auf seinen verneinenden Dämon, auf einen Dämon, der ihm davon abriet, sich am politischen Geschäft zu beteiligen, Sokrates wusste, dass Schlechtigkeit und Bosheit schneller laufen als der Tod, dass man dem Tod leichter entgehen kann als der Katastrophe des und so weiter. War es, um einen Vergleich aufzunehmen, den bereits Ernst Herrhaus unmittelbar nach Adornos Tod angestellt hat, war es gerade die sokratische Armut, die zur Folge hatte, dass ein Prozess gegen ihn angestrengt wurde und dass er mit seiner Verteidigung den Zusammenbruch von Verhältnissen betrieb, in denen sich Schlechtigkeit und Bosheit behaupteten, ja ohne die es zu Prozess und Apologie gar nicht gekommen wäre. So war es die adornosche Armut, die zur Folge hatte, dass die Rechte in Deutschland ihn als Verführer der Jugend diffamierte, während die Linke seine Zurückgezogenheit anprangerte, unabhängig davon, wie frei er selber von Deformation professionell war. Muss man nicht von dem »Ich weiß, dass ich nichts weiß«, außer dass der Verblendungszusammenhang universal ist, einen späten Nachhall hören, den Nachhall des »Ich weiß, dass ich nichts weiß«, außer dass die Schlechtigkeit schneller läuft als der Tod? Muss man nicht vor allem unter dem Aspekt eines Prozesses, der auf Bruch und Abbruch abzielt, in Adornos wiederholter Rede vom universalen Verblendungszusammenhang, in dem gegen den Automatismus gerichteten Automatismus, einen späten Nachhall der sokratischen Apologie ausmachen. Die Frage, die sich der Freund der Übertreibungen kritischer Theoretiker stellen muss, ist folglich die, ob er den Bruch verfolgt und bei aller Kritik an der Gesellschaft oder bei aller Kritik an der Gesellschaft sein Einverständnis erklärt in der Universität und außerhalb. Vielen Dank. Herr Düttmann, vielen Dank dafür, dass Sie maßgebliche Kategorien der Gesellschaftskritik Adornos in Erinnerung gerufen haben, vor allem auch den Begriff der Verdinglichung und dann auch gezeigt haben, wie sich dieser Begriff auf die gegenwärtige Situation anwenden lässt, bezogen auf einen Lebensbereich, der uns allen ja besonders nahe liegt, die Universität. Was Sie berichtet haben, betrifft ja nicht nur Großbritannien, was man als eine Art Versuchslabor des Neoliberalismus ansehen könnte, sondern ist ja auch durchaus in anderen Ländern an der Tagesordnung. Ich könnte mir vorstellen, dass es da gleich durchaus zu einer lebendigen Diskussion kommen wird. Jetzt aber wollen wir uns erst den nächsten Beitrag, die nächste Stellungnahme anhören. Christoph Henning, bitte. Ja, vielen Dank. Es ist etwas schwierig, nach einem ganzen Tag voller schlauer Vorträge selbst noch was Schlaues sagen zu wollen. Insofern habe ich versucht, in meiner kurzen, vielleicht ein bisschen provokativen Bemerkung möglichst viele Referenzen auf frühere Vorträge einzubauen. Das hat auch den Sinn, dass wir vielleicht in der Diskussion auch noch auf die einzelnen Vorträge kommen können, falls Bedarf besteht. Ich nehme es mal stark an. Also die Frage, was ist die Praxis der kritischen Theorie heute oder generell? Die Antwort ist natürlich erstmal einfach. Natürlich ist es das Kritisieren. Oder das Mäkeln, ja, je nach Interpretation. Das ist vielleicht ein bisschen zu einfach. So gesehen würden ja alle, die irgendwas kritisieren, zur kritischen Theorie gehören. Das heißt, man muss ein bisschen qualifizieren noch. Man meint schon eine bestimmte Art und Weise der Kritik. Jetzt haben wir aber gesehen, dass gerade diese Art und Weise von Horkheimer und Adorno, das war der Sinn von Demirovic, also das weiterzumachen, ist extrem schwierig. Weil es eben eine unnachahmliche Art und Weise war. Ich möchte deswegen zuerst sagen, in der schönen negativistischen Art und Weise, wie ich glaube, dass man es nicht weitermachen kann. Also die Familienbande oder selbst gewählten Familienzusammenhänge oder man kann auch sagen, der Personenkult sollte nicht so weit gehen, meine ich, dass man sich von gewissen Star-Autoren die Themen vorgeben lässt. Also sagen wir mal, um Themen zu nennen, kommunikatives Handeln oder Anerkennung, oder reziprok allgemeine Rechtfertigung, nur um mal so ein paar ganz große Hausnummern zu nennen, und dann von da aus deduktiv vorgehend sich eine passende Empirie dazu suchen. Ja. Also das glaube ich, das ist kein guter Weg, das weiterzumachen. Erstens, weil das forschungspraktisch fraglich ist. Ja. Ist Verifikationismus wäre das letztlich. Es hat aber auch den Nachteil, dass es zu sehr affirmativen Ergebnissen führen kann. Also ich möchte nur mal einen ganz kurzen Honnetext vorlesen dafür. Ich will ja darüber diskutieren mit Ihnen dann. Also, mit der Einsicht, nicht in die Notwendigkeit, nein, mit der Einsicht in die Tatsache, dass die moderne Lebenswelt bereits ein ganzes Spektrum an freiheitsverbürgenden Interaktionsmustern enthält, die zusammengenommen Sittlichkeit genannt werden, ist mithin in einem präzisen Sinn eine therapeutische Funktion verknüpft. Die Leserinnen und Leser sollen sich in dem Augenblick, in dem sie die angebotene Deutung eines sittlichen Gehalts ihrer eigenen Lebenswelt akzeptieren, zugleich von der irreführenden Einstellung befreien, die sie bislang an die Verwirklichung ihrer Freiheit gehindert haben. Mit anderen Worten, wir müssen die Welt nur anders interpretieren, sie ist schon ganz in Ordnung so, ja? Wir müssen es nur verstehen. Also, bösartig gelesen. Ja? Hier jetzt auch gleich meine Frage an Herrn Menke. Also, dieser großartige Vortrag, ich habe da noch Diskussionsbedarf, ob das nicht vielleicht auch so gelesen werden könnte, dass genau diese Affirmation, die hier drin steckt, prinzipialisiert werden könnte. Also, das ist, haben Sie sicherlich nicht so gemeint, aber ich denke, da ist noch ein bisschen Diskussionsbedarf. Also, warum soll man das nicht so machen im Sinne der kritischen Theorie? Auch deswegen, weil ich glaube, dass das nicht die Idee von Horkheimer war. Bei ihm ist es, glaube ich, eher so gewesen, die Verbindung von Philosophie und Empirie, dass man sich zwar von emanzipatorischen Ideen anleiten lassen soll, aber der Sinn der Wissenschaft ist eigentlich eher die, dass man aus der Wissenschaft, also aus dem empirischen Material selbst, diese Ideen hervorsteigen lassen soll, ja? Nicht umgekehrt. Dafür glaube ich, also das heute zu machen, wäre es das Beste, wenn man die alten Theorien mal in aller Ehre ein bisschen auf sich beruhen lässt. Also wir haben schon von dem Zeitkern gehört heute, von Frau Klinger. Dieser Zeitkern, den hat Demirovic relativ gut dadurch bestimmt, dass er gesagt hat, es gab eine Zeit, der Kalte Krieg, da konnte man sich nicht ungestraft auf bestimmte Theorien beziehen. ohne schuldig zu werden daran und so weiter. Ja. Das hat mal Sinn gemacht, diese Position so negativistisch eingeklemmt zu artikulieren. Ich meine aber, heute ist es anders. Ja. Heute ist es im Gegenteil wichtig, dass man wirklich mal Farbe bekennt, auch in der Theorie. Und was stattdessen machen, also zu den Sachen selbst, das wäre meine Formel dafür, in der Überzeugung, dass wenn man von der Sache anfängt und sowas Ähnliches hatte Frau Klinger auch gesagt, dass man dann schon auf philosophische Inhalte kommt. Ja. Aber die Richtung ist anders. Was heißt das für die Ausbildung? Das hat jetzt mit der Bildung zu tun wieder. Es würde bedeuten, dass man mehr Wert auf methodische und inhaltliche Forschungskenntnisse legt. Das übrigens haben Adorno und Horkheimer ja auch getan. Ne? Dass man zum Beispiel Statistik lernt und solche unangenehmen Sachen. Es würde aber auch heißen, dass eine solide Marx-Kenntnis wirklich wichtig ist. Also den halte ich jetzt wirklich für den Urvater der kritischen Theorie im gewissen Sinne, weil die Philosophie oder die kritische Theorie das ein bisschen versäumt hat, hat sich jetzt die Marx-Bewegung einfach an der Universität vorbei etabliert, was eigentlich eine gute Sache ist. Es wäre aber schöner gewesen, wenn das sozusagen in der akademischen Welt selbst passiert wäre, würde ich mal sagen. Dazu gehört auch zum Beispiel, würde ich sagen, auch Kenntnis des ökonomischen Mainstreams, damit man nicht immer nur von außen kritisiert. Ja? Also es ist schön zu sagen, die haben alle die Wertform nicht verstanden, aber ich glaube, man muss auch irgendwie inhaltlich kritisieren, damit man von den Leuten selber ernst genommen wird. Ja? Also das sind Sachen, die man in St. Gallen, glaube ich, ganz gut lernen kann, weil da wirklich niemand von der kritischen Theorie, außer Emil Walter Busch, der bis vor kurzem da war, das war der letzte Assistent Horkheimer, ist nun mal ganz kurz eingeflocht. Also Vorbilder dafür, dass man von den Sachen ausgehen kann, sind in der kritischen Theorie durchaus da. Also Henrik Grossmann zum Beispiel, der schon vor Horkheimer Mitglied war, wäre eins. Und andere Leute aus dem, was Honnert selber Peripherie nennt, wären da zu nennen. Es gibt aber jetzt in der nach-adornitischen Entwicklung der kritischen Theorie ein paar Momente, die genau das verhindern. Also genau diesen Gang zu den Quellen, also zu den Sachen selbst. Was sind diese drei Momente? Ich will nur drei Sachen nennen, wo ich glaube, an denen liegt das. Das erste ist, es hat sich in der Folge des Positivismusstreits so eine Art Habitus, das ist die zweite Natur des kritischen Theoretikers, kann man sagen, also ein antipositivistischer Habitus hat sich da entwickelt, von dem aus man glaubt, empirische Wissenschaften sind als solche schon zu kritisieren. Ja. Die sind als solche schon bürgerlich, ideologisch und verblendet, bloß weil sie eben empirisch sind. Also das scheint mir ein Effekt gegen alles, was irgendwie mit Zahlen zu tun hat, sich fortgesetzt zu haben. Und am schlimmsten natürlich in der Naturwissenschaft. Ja, also die Naturwissenschaft ist als solche schon irgendwie von übel. Und das, glaube ich, das ist einfach ein Habitus, den man ablegen sollte. Ich glaube, dass man der Sache mehr dient, wenn man versucht, wie es die Leute früher gemacht haben, auch aus den Zahlen, den empirischen Zahlen, das die emanzipatorische Momente rauszuholen und sogar aus der Natur selbst. Also Ernst Bloch ist jemand, der sowas versucht hat. Ich glaube, da kann man ganz gut anknüpfen. Zweiter Punkt, Jürgen Habermas hat in einer frühen Phase gesagt, kritische Theorie, soweit sie Philosophie ist, kann gar keine Wissenschaft treiben. Ja, sie kann nur das, was die Wissenschaften ihr vorgeben, interpretieren. Das halte ich auch für falsch. Also der Sinn der kritischen Theorie war ja gerade, selbst Wissenschaft zu machen. Das haben wir heute auch schon mal gehört. Und zwar empirisch im gewissen Sinne. Nun kann man sagen, Institut für Sozialforschung macht das ja noch. Das ist, in der Tat ist das so. Auch wenn man in der Großtheorie vielleicht davon gerade nichts merkt oder wenig merkt. Der letzte Punkt aber, den ich noch nennen will, der ist jetzt in der politischen Philosophie. Was ist da passiert? Die haben sich Habermas und seine Nachfolger im Anschluss an Rawls selbst eine intellektuelle Diät auferlegt, weil sie meinten, die Philosophie, die politische Philosophie dürfe keine Theorie des Guten mehr vertreten, sondern müsse nur noch formal, also weil das eben nicht liberal ist, ja, damit zwingt man die Leute paternalistisch zu irgendwelchen und so weiter, sondern nur noch formal, prozedural die Möglichkeitsbedingung für einen Diskurs, der dann in der Politik passiert, ohne dass wir was damit zu tun haben. Also Legitimation ist ein Stichwort, Gerechtigkeit, Rechtfertigung oder Toleranz. Alles das sind Möglichkeitsbedingungen dafür, dass es einen politischen Diskurs geben kann, aber mit dem selbst hat die kritische Theorie nichts mehr zu tun. Das führt natürlich dazu, dass die alten Themen, die mal sehr politisch, sehr inhaltlich waren, mehr oder weniger ausgeblendet werden, abgeblendet werden. Also zum Beispiel die Glücksfrage. Ja? Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema bei Adorno gewesen. Oder die Frage der sozialen Gleichheit, die Frage der Aneignung der eigenen, aber auch der äußeren Natur, Fragen der Muße, der Zeitpolitik, alles das sind eigentlich Theorien des Guten. Aber wo sind die, fragt man sich. Nur um mal zu zeigen, an einem Beispiel, wie das schrittweise vor sich geht, also dieser Abschied von den Inhalten, der Abschied von den Sachen selbst, Also man kann fordern, das ist sozusagen der praktische Anfang, wir fordern was Bestimmtes. Eine Theorie des Guten zum Beispiel, Gleichheit. Ja? Wie wird das jetzt kritisch-theoretisch reformuliert? Das ist der erste Rückzug. Wir fordern eine Gesellschaft, in der man fordern kann, dass man Gleichheit haben will. Ja? Also kommunikatives Handeln ist der Wert. Nicht mehr die Gleichheit, die man in der Kommunikation fordern kann, sondern die Kommunikation selbst. Der zweite Rückzug. Wir fordern, dass unsere Claims anerkannt werden, selbst wenn sie nicht umgesetzt werden. Das ist jetzt, also so wird das natürlich nicht gesagt, aber so kann man es lesen. Es geht nicht mehr darum, dass die Sachen umgesetzt werden. Es geht darum, dass anerkannt wird, dass Leute wollen, dass die Sachen umgesetzt werden. Das ist natürlich schon was anderes. Ja? Das setzt natürlich voraus, dass man die Erfahrung gemacht hat, dass sie nicht umgesetzt werden und dass man sich damit weniger zufrieden gibt. Aber nach wie vor ist es so, dass es natürlich in der Theorie eine Depotenzierung ist. Und die letzte Stufe, würde ich sagen, wir gucken uns gar nicht mehr die Claims selber an, ob anerkannt oder nicht, sondern uns geht es jetzt nur noch um uns als Person. Also ich will jetzt nur noch, dass die anderen mich als Person anerkennen, der das Recht hat, Rechte zu haben, egal was diese Rechte sind. Ja. Also das ist, man kann sagen, das ist eine Grundlegung der Menschenrechte oder was auch immer. Man kann aber auch sagen, das ist sozusagen die Schwundstufe dessen, dass man eigentlich mal was Inhaltliches gefordert hat. Ja. Weil es jetzt nur noch darum geht, dass man das Recht anerkennt, Rechte zu haben, was aber de facto, also das ist das Form zweiter Potenz, wenn man so will. Ja. Im Umkehrschluss, ich bin jetzt ein bisschen polemisch, also wozu führt das theoretisch? Das führt dazu, dass man außer den Möglichkeitsbedingungen der Rede eigentlich selbst nichts mehr Inhaltliches sagt. Was passiert dann? Man muss sich die Themen von anderen Autoren vorgeben lassen. Also von großen Denkern, die dann möglicherweise aus Frankreich oder USA kommen. Also es waren mal Rawls, Derrida, Foucault natürlich, neuerdings sind es Leute wie Cavell, Badiou, Boltanski. Es ist gut, die alle zu kennen. Sie sind sehr interessante Autoren, aber es darf nicht dazu führen, dass man damit seine eigene Lücke, seine eigene programmatische Lücke füllt oder versteckt. Also da sehe ich durchaus eine kleine Problematik. Also, kurze, knappe Zusammenfassung dessen, was ich hier sagen wollte. Was ich mir für die Fortsetzung der Praxis der kritischen Theorie wünschen würde, wäre die alte Formel von Husserl, eigentlich kommt die, zurück zu den Sachen selbst. Also mehr eigene Forschung, mehr Kenntnis auch der anderen Wissenschaften, mehr Kritik an Sachen und ruhig Mut, auch in der politischen Philosophie zu eigenen Theorien des Guten. Einfach im Interesse dessen, dass man auch inhaltlich wieder ein bisschen Terrain gut macht. Also dass man die Inhalte zurückerobert. Und das im gewissen Sinne ist nicht nur wichtig für die Praxis der kritischen Theorie, sondern ich meine, das ist auch wichtig für die politische Praxis. Also so ein bisschen mehr Mut, weil ich glaube nicht, dass diese emanzipatorische Bewegung dann irgendwie auch immer schon da ist und wir reflektieren für die nur ihre Inhalte oder so, sondern es ist schon so, dass es auch einen Transfer von der Theorie in die Politik gibt. Ja? Und wenn aus dem akademischen oder wie auch immer subakademischen Umfeld Inhalte diskutiert und vorgegeben werden, kann das nur gut sein. Also ich glaube nämlich, dass diese Angst vor Inhalten auch in der Politik ein bisschen verbreitet ist. Also man kann es ja kaum fassen. Ich habe jetzt nicht gezählt, aber in wie vielen Landtagen in Deutschland gibt es rechnerisch eine linke Mehrheit und die trauen sich nicht zu regieren. Also woran liegt das? Ich meine, gut, das liegt an Kommunismusängsten und so weiter. Es liegt aber auch daran, dass man eigentlich gar nicht weiß, was man selber will. Und ich denke, wenn man da einfach einen kleinen Schritt vorangeht und sagt, so, das sind unsere neuen inhaltlichen Vorstellungen, da kann man ja auch drüber debattieren. Es ist ja nicht so, dass das dann dogmatisch wäre oder so. Aber ich denke, das wäre ein guter Weg für die Zukunft der Praxis der kritischen Theorie. Danke. Ja, Christoph Henning, vielen Dank für diese erfrischende Stellungnahme, für diese erfrischend dezidierte Stellungnahme, so will ich mich mal ausdrücken. Und auch dafür sozusagen vor einem, ich sage mal, musealen Umgang mit Themen der kritischen Theorie zu warnen. Ich denke, auch das wird uns ein Anlass sein zu einer kontroversen Diskussion. Zunächst aber gebe ich Philipp Hoog das Wort. Ja, ich möchte mich zunächst auch herzlich für die Einladung bedanken. Für mich hat es sich jetzt bei dem Text, den ich vorbereitet habe, sehr glücklich gefügt, denn vieles von dem, was ich sagen werde, wurde hier schon gesagt. Das heißt, ich kann eigentlich auf relativ viele Dinge, die schon diskutiert wurden, zurückgreifen und sie vielleicht nochmal in Erinnerung rufen. Ich werde mich in dem, was ich jetzt vortragen werde, im Grunde nur auf die Begriffe Sprache und Erfahrung beziehen und darauf, wie diese beiden Begriffe bei Adorno und bei Habermas gefasst werden. um dadurch vielleicht so ein paar Unterschiede zwischen diesen beiden ja für die kritische Theorie wohl relevantesten Autoren besser zu fassen zu kriegen. Nun, kritische Theorie ist als Theorie auch eine sprachliche Praxis, die sich heute jedoch immer weniger in wissenschaftlichen Institutionen vollzieht. Weil sie eine sprachliche Praxis ist, muss sich das Kritische, die Differentia Specifica von kritischer und unkritischer Theorie, auch in den sprachlichen Formen zeigen, in denen kritische Theorie vollzogen wird. Auf diesen Punkt, dass die sprachliche Form und der kritische Gehalt der Theorie nicht voneinander abzulösen sind, hat am deutlichsten wohl Adorno hingewiesen. Adornos Bemühung, die durch Markt und wissenschaftliche Praxis bewirkte Trennung von Sprache als Medium der Kommunikation und von Sprache als Medium des Ausdrucks in der sprachlichen Praxis der Theorie selbst zu reflektieren und der Sprache der Theorie so jenes Mehr an Ausdruck zurückzugewinnen, das ihr verloren gegangen ist, wurde entsprechend und in gewissem Sinne auch folgerichtig entweder mit dem Prädikat der Unverständlichkeit oder der Kunst versehen. Der Vorwurf, der damit zusammenhängend speziell von Habermas an Adorno gerichtet wurde, war der, dass die kritische Theorie die Maßstäbe ihrer Kritik nicht mehr vernünftig ausweisen könne, wenn sie ihre Erkenntnisansprüche nicht in einer an die Sozialwissenschaften anschlussfähigen Art und Weise ausbuchstabiere, sondern sie an die Kunst überweise. Der Grund dieser in theoriegeschichtlicher Perspektive einigermaßen folgenschweren Kritik liegt unter anderem in einem Missverständnis über die Rolle, die der Form des sprachlichen Ausdrucks für die Erkenntnis in Adornos Theorie zugesprochen wird. Gegenstand von Adornos Sprachkritik war unter anderem ja die Sprache als ein Zeichensystem, das heißt als ein in sich geschlossener Verweisungszusammenhang, der die Bedeutung sprachlicher Zeichen von vornherein und unabhängig von ihrem Gebrauch fixiert. Das Zeichensystem Adornos entspricht so ziemlich genau dem, was Saussure als Systemsprache, als Langue im Unterschied zur sprachlichen Praxis als Parole gekennzeichnet hat. Obgleich diese Auffassung der Sprache nach Adorno unwahr ist, steckt doch auch in dieser Unwahrheit Wahrheit, nämlich die, dass sich in der Ablösung der Sprache von der sprachlichen Praxis und damit auch von den Erfahrungen und Bedürfnissen der Sprecherinnen und Sprecher eben gerade der Vorrang des gesellschaftlichen Ganzen vor jeder und jedem Einzelnen zeigt. Dass die Sprache den Status eines Zeichensystems erhalten hat, ist demnach keine an sich seiende Bestimmung der Sprache, sondern selbst Ausdruck eines gesellschaftlichen Prozesses. Gegenüber dieser unwahren Auffassung der Sprache begreift Adorno sie als ein Kraftfeld, in dem sich die subjektiven Erfahrungen der gesellschaftlichen Objektivität niedergeschlagen haben. Wenn die Sprache so aufgefasst wird, so lassen sich sprachliche Bedeutungen wie auch begriffliche Gehalte nicht länger unabhängig von der sprachlichen Praxis und der objektiven Welt, in der jene Praxis ausgeübt wird, verstehen. Die Aufgabe der Sprache besteht dann vielmehr darin, Zitat, die Sache zur Erfahrung zu bringen, Zitat Ende, und genau dies ist es ja, was durch die gesellschaftliche Verdinglichung der Sprache zu einem Zeichensystem unmöglich gemacht wird. Statt sprachliche Bedeutung als etwas allein durch sprachliche Strukturen zu Erklärendes zu begreifen, beharrt Adorno darauf, dass sich an der Sprache, die die Subjekte sprechen, der jeweils gegenwärtige Stand von Subjektivität, damit von Autonomie und damit von Mündigkeit ablesen lässt. Habermas hatte es sich demgegenüber zur Aufgabe gemacht, die in der kommunikativen Praxis der Subjekte immer schon vorhandenen und gesetzten Rationalitätsstrukturen als Maßstab der Gesellschaftskritik auszuweisen. Diese Konzentration auf in der Sprache als transzendental gesetzte Strukturen intersubjektiver Anerkennung hatte aber zur Folge, dass Sprache und Subjektivität darin formalisiert wurden, weswegen Honneth dann im Anschluss an Habermas von dessen transzendentalphilosophischer Ausrichtung der kritischen Theorie weg und zu einer hegelianisch konzipierten materialen Theorie der Anerkennung hin wollte, in der die Sprache jedoch nur noch eine untergeordnete Rolle spielte. Gegenüber Habermas besteht das entscheidende Merkmal der Adornoschen Theorie darin, sich auf das einzelne Subjekt zu konzentrieren und an ihm die Spuren zu deuten, die das gesellschaftliche Leben in ihm hinterlässt. Statt sich auf die Intersubjektivität zu konzentrieren und dabei tendenziell das Subjekt aus den Augen zu verlieren, konzentriert Adorno sich darauf, die Spuren der intersubjektiven Beziehungen im Subjekt deutlich zu machen. Mit diesem, das Subjekt aus den Augen zu verlieren, meine ich bei Habermas sozusagen nur folgenden Umstand, nämlich den, dass das Subjekt bei Habermas eigentlich nur noch als rationaler Akteur auftritt, der eben an Praktiken teilhat, wodurch dann aber eben Leiblichkeit, Expressivität und Lebendigkeit im emphatischen Sinne aus dem Subjekt fast ganz verschwinden. Die sind natürlich für also Expressivität, Leiblichkeit, Lebendigkeit sind natürlich für Habermas nicht irrelevant, aber für die Rekonstruktion der normativen Strukturen der Gesellschaft sekundär. Und das kann man, wenn man sich sozusagen in einer wissenschaftsstrategischen Richtung anschauen will, vor allem auch an Habermas Auffassung oder Habermas Bezug auf die Psychoanalyse vergegenwärtigen, die er eben auch nur noch als Methodologie fasst und nicht mehr als materielle Theorie. Geht es Habermas also vornehmlich darum, die gesellschaftlich verwirklichten Rationalitätsstrukturen, die Autonomie ermöglichen oder verhindern, normativ zu rekonstruieren, so ist die Frage, welche Rolle die subjektive Erfahrung nicht nur für jene Strukturen spielt, sondern auch für die Theorie, die jene Strukturen zum Gegenstand hat, für Habermas von nachgeordneter Relevanz. Der Konflikt, der zwischen der Habermasschen und der Adornoschen Version kritischer Theorie besteht, ist also der zwischen einer formalen und normativen Beschreibung von rationalen Strukturen einerseits und einer Konzentration auf das Einzelne und dessen immanente Allgemeinheit andererseits. Gegenüber der Habermasschen Fixierung auf die innersprachlichen und innerkommunikativen normativen Anerkennungsstrukturen begreift Adorno subjektive Erfahrung nicht als etwas Sekundäres für die kritische Theorie, sondern als ihren Dreh- und Angelpunkt. Wenn es Adorno und der Form von kritischer Theorie, die er vertritt, darum geht, Zitat, darfst aussprechen zu können, was mir an der Welt aufgeht, Zitat Ende. Und wenn für diese Theorie ebenso gilt, dass, Zitat, das Bedürfnis, Leiden beredt werden zu lassen, Bedingung aller Wahrheit ist, Zitat Ende, dann ist es für die kritische Theorie als sprachliche Praxis von zentraler Bedeutung, der subjektiven Erfahrung der gesellschaftlichen Objektivität einen sprachlichen Ausdruck zu geben, der sowohl Ausdruck des spezifischen Subjekts ist, das Theorie betreibt, als auch Ausdruck des spezifischen, das erfahren wurde. Rhetorik, die Kunst der wohlgeformten Rede, ist dann kein austauschbares Beiwerk, das dem kritischen Gedanken von außen nur aus Gründen des schönen Scheins beigesellt ist, sondern Rhetorik, so Adorno, ergreift, Zitat, die Partei des Inhalts, Zitat Ende. Wenn es Adorno also um die angemessene Form des sprachlichen Ausdrucks der Theorie geht, darum, den Ausdruck im höchsten Maße zu individuieren, dann nicht aus Gründen narzisstischer Befriedigung, sondern weil Sprache und Erfahrung nicht indifferent gegeneinander sind und die Erfahrung erst im sprachlichen Ausdruck diejenige Prägnanz und Objektivität erhält, die sie ohne Sprache gar nicht bekommen könnte. Dass aus der kritischen Theorie Adornos keine unmittelbaren Folgerungen für eine politische Praxis gezogen werden können, stellte einen der zentralen Konfliktpunkte zwischen Adorno und der Studentenbewegung der späten 60er Jahre dar. Die Antinomie zwischen Theorie und Praxis, die Adorno konstatierte, sorgte jedoch nicht nur unter den Studierenden für wenig Befriedigung. Auch Habermas, der spätere jedenfalls, sah darin einen der Hauptgründe dafür, dass die Adornische Theorie sich in eine Sackgasse manövriert hatte. Denn wenn alle Praxis immer schon Teil des unwahren Ganzen ist, dann kann eine Theorie, die zu dieser Einsicht gekommen ist, nichts anderes mehr tun als reine Theorie betreiben, wie Habermas das nennt. Wie dann die kritische Theorie an einer emanzipatorischen Veränderung jenes unwahren Ganzen mitwirken soll, muss dunkel bleiben. Diesem Verständnis Adornos, das ebenso wirkmächtig wie verkürzt ist, möchte ich einen Gedanken entgegenhalten, den Adorno im Kant-Exkurs der negativen Dialektik und in den Vorlesungen zum Problem der Moralphilosophie expliziert hat. Nach Adorno lässt sich keine Theorie entwerfen, die als Theorie festlegt, wie, wann, warum zu handeln ist. Das meint auch der Satz, Zitat, man kann eine Ethik nicht erfinden, Zitat Ende. Das heißt auch, dass die Hoffnung, stets auf der richtigen Seite zu sein, wenn man sich in seinen Handlungen nur von den richtigen Prinzipien leiten lässt, ebenso aufgegeben werden muss, obgleich sich also nie unabhängig von einer bestimmten Situation theoretisch festlegen lässt, was in der Situation die moralisch richtige Handlung wäre, und obgleich man deswegen nie genau wissen kann, wie ein Zustand verwirklichter Humanität nun aussehe, so weiß man nach Adorno doch sehr genau, Zitat, was das Unmenschliche ist. Dieses Wissen, was das Unmenschliche ist, ist für Adorno aber eben gerade kein Wissen, das rein aus moralischen Prinzipien abgeleitet wird, sondern es stammt eben selbst auch aus der Erfahrung. Eine theoretische Einsicht allein reicht aber nach Adorno nicht aus, damit nun gehandelt werden kann. Ein Subjekt, das handelt, tut dies immer in einer bestimmten Situation, von der es nicht nur als rationaler Akteur, sondern eben zugleich als leibliches, lebendiges Subjekt affiziert wird, das in dieser Situation eine Erfahrung macht. Es ist schließlich die Erfahrung des Unmenschlichen, die für Adorno zu jenem hinzutretenden Impuls führt, der sich als Handlung äußert, der selber, Zitat, intramental und somatisch in eins ist, Zitat Ende, der also sowohl aus der theoretischen Einsicht wie auch aus der, Zitat, praktisch gewordenen Abscheu vor dem physischen Schmerz stammt, Zitat Ende. Danach bestünde die Praxis von kritischer Theorie nicht darin, einwandfreie normative Systeme zu entwickeln, die dann zu einem Maßnahmenkatalog führten, aus dem sich die Abschaffung des Kapitalismus dann wie von selbst ergäbe, sondern vielmehr darin, sich in der theoretischen Arbeit von den eigenen Erfahrungen affizieren zu lassen und diesen Erfahrungen einen angemessenen Ausdruck zu geben. Und ich denke, dass es dieses Moment der adornischen Theorie ist, das man heute speziell gegenüber diskursethischen Modellen wieder stärker betonen sollte. Ich komme nun auch zum Schluss mit einer, Reflexion oder einer Bemerkung zu einer eigenen Erfahrung, die ich mit einem Film gemacht habe. Ich weiß nicht, wer von den hier Anwesenden den kürzlich in Deutschland angelaufenen Film The Green Wave gesehen hat, in dem die Aufstände, die 2009 im Iran stattgefunden haben, dokumentiert werden. Obgleich die Aufständischen damals wussten, dass sie sich größten Gefahren aussetzen, dass sie Schlimmstes zu befürchten haben, handelten sie trotzdem, eben weil sie es nicht mehr ertrugen, stillzuhalten. Die kritische Reflexion, die dort stattgefunden hat, führte eben deswegen zur Praxis, weil die erfahrene Irrationalität des autoritären und klerikalfaschistischen Systems im Iran, die Erfahrung, die gemacht wurde also, sich nicht mehr allein in einer weiteren Reflexion äußern konnte, sondern so unerträglich war, dass der praktische Eingriff als Ausdruck wie als Ende der Reflexion erfolgen musste. Das soll nun wiederum nicht heißen, dass die Praxis der Aufständischen im Iran als das zu bezeichnen wäre, was Adorno mal ganz emphatisch wahre Praxis genannt hat. Sie ist stattdessen nur der Versuch, als bestimmte Negation bestehender Formen von Unfreiheit die Bedingungen der Möglichkeit für eine noch auf unabsehbare Zeit vertagte wahre Praxis offen zu halten. Danke sehr. Ja. Vielen Dank für den Beitrag. Aus meiner Sicht haben Sie jetzt einen etwas leiseren Akzent gesetzt als die beiden Vorredner, aber ich glaube einen ungeheuer wichtigen, indem Sie nochmal darauf aufmerksam gemacht haben, wie man auch Sprachkritik und Gesellschaftskritik verbinden kann, was ich für sehr wichtig halte und was in vielen gegenwärtigen Debatten häufig übersehen wird. Frau Klinger, last not least, darf ich jetzt auch Sie noch um eine Stellungnahme bitten. Eigentlich auch ein wenig schwer, denn im Unterschied zu meinen Mitdiskutanten habe ich ja heute Nachmittag den Vortrag eigentlich schon gehalten. Ich möchte mich daher vielleicht ganz direkt auf die Aufgabe des heutigen Abends beziehen, auf die gestellte Frage, wie eine Praxis kritischer Theorie heute noch möglich sein kann, so wie ich sie dem Vorbereitungspapier für diese Diskussion entnommen habe. Und ich möchte eigentlich mit aller Entschiedenheit diese Frage negativ beantworten bzw. als falsch gestellt bezeichnen. Es kann keine Praxis kritischer Theorie geben. Die Praxis der kritischen Theorie ist die kritische Theorie. Ich will damit nicht unnötig auf einem Dualismus zwischen Theorie und Praxis beharren, von dem ich eigentlich, wenn mir die Frage, die ich für so falsch halte, nicht so gestellt worden wäre, gar nicht unterschreiben würde. Aber ich möchte im Zusammenhang mit dieser falsch gestellten Frage vielleicht eine halbfalsche Antwort geben, nämlich Theorie ist die Theorie und die Praxis ist die Praxis. Und von der Theorie Praxis zu verlangen, geht in die falsche Richtung, ebenso wie es umgekehrt falsch wäre, von einer gesellschaftlichen und politischen Praxis unmittelbar eine Theorie zu verlangen. Ich plädiere ausnahmsweise mal, obwohl ich mich sonst für die Außerkraftsetzung von Dualismen aller Art zwischen Körper und Geist, Kultur und Natur und eben auch von Theorie und Praxis einsetze, mich ausdrücklich gegen diese Vermischung der Ebenen zur Wehr setzen. Weil ich finde, dass wir uns dann einen unnötigen Enttäuschungsdruck aussetzen, indem wir die falschen Erwartungen und die falschen Anforderungen an unterschiedliche Richtungen stellen, die sie beide nicht beantworten können. Ich habe heute Nachmittag in meinem Beitrag zur Beziehung zwischen feministischer Theorie und kritischer Theorie darauf hingewiesen, dass es eine Aktualisierung kritischer Theorie in verschiedenen Gestalten und unter anderem, das war mein Thema heute Nachmittag, in der feministischen Theorie gegeben hat und immer noch gibt. Das ist in meinen Augen eine reale, eine wirkliche Bezugnahme auf die kritische Theorie in der Gegenwart. Es ist nicht die einzige, aber es ist eine namhafte und die mir eben gerade besonders nahe liegt und die ich heute zum Thema gemacht habe. Es gibt eine Bezugnahme von Theorie auf Theorie. Also das heißt, eine Theorie kann von einer anderen lernen, sie fortsetzen, sie kritisieren und so weiter. Die feministische Theorie steht in derselben Doppelstellung zur Praxis. Und zwar würde ich das nun nicht so allgemein bei Praxis belassen, sondern zu einer politischen bzw. sozialen Bewegung. Das heißt, es kennzeichnet beide Theorien, die kritische Theorie der Frankfurter Schule und die feministische Theorie, dass sie sich beide in einem Nahverhältnis, in einer Affinität, in einem Zusammenhang, nicht mit irgendeiner Praxis, sondern mit der Praxis einer Emanzipationsbewegung befunden haben oder partiell noch befinden. Also das heißt, wenn wir von kritischer Theorie und feministischer Theorie sprechen, geht es nicht um das Verhältnis von Theorie und Praxis im Allgemeinen, sondern es geht ganz speziell um das Verhältnis zu einer auf gesellschaftliche Veränderung, abzielenden und auf diese bezogenen Praxis. Das konkretisiert das Verhältnis erheblich. Übrigens wäre die genauere Erforschung der realen Diskussionszusammenhänge zwischen marxistischer Theorie, kritischer Theorie und auch feministischer Theorie und den jeweiligen empirischen sozialen Bewegungen ein Desiderat der Forschung. Ich denke, das ist gar nicht genügend beleuchtet und erforscht, wie sich dieses Verhältnis tatsächlich darstellt. Im Zuge der weiteren Entfernung, die meiner Ansicht nach, wie ich das schon eingangs gesagt habe, notwendig ist zwischen der Praxis der Bewegung und der Theorie, die sowohl für die kritische Theorie, auch für die marxistische Theorie, als auch für die feministische Theorie ein Thema und ein, wenn Sie so wollen, Problem oder ein Schicksal gewesen ist, gibt es umgekehrt eine Annäherung zwischen Theorie und Forschung. In beiden Fällen, sowohl bei der kritischen Theorie, gibt es einen Bereich der empirischen Sozialforschung. Und auch die feministische Theorie hat sich gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten im Zuge auch gewissermaßen ihrer Integration in den akademischen Betrieb, in den Wissenschafts-, in den Forschungsbetrieb, deutlicher in Richtung auf eine Spezialisierung einer Einzelforschung, der Frauen- oder Geschlechterforschung entwickelt. Diese Entwicklung sehe ich nicht im Sinne eines einfachen Plus oder Minus. Ich habe keine eindeutige, sondern eine sehr ambivalente Einstellung zu dieser Entwicklung. Einerseits muss man tatsächlich sagen, wenn die feministische Theorie gegenüber der kritischen Theorie eine Anknüpfung bedeutet hat, die auch einen, wenn ich das so vorsichtig formulieren darf, einen Fortschritt gebracht hat, nämlich eine Konkretisierung der Fragen gesellschaftlicher Ungleichheit durch die Ausweitung, durch die Einbeziehung der Kategorie Geschlecht, so ist das nicht oder nicht, zumindest nicht ausschließlich das Verdienst der feministischen Theorie, sondern tatsächlich der empirischen Frauen- und Geschlechterforschung. Das heißt, da, wo ich den Eindruck habe, ich kann mich darin täuschen und Sie können mit mir darüber diskutieren, aber da, wo ich den Eindruck habe, dass tatsächlich der Feminismus im Allgemeinen, die Frauenbewegung, einen Fortschritt auch der Begrifflichkeit und der Idee von gesellschaftlicher Gerechtigkeit und gesellschaftlicher Veränderung erbracht hat, ist es nicht unbedingt die Theorie, sondern ein realer Forschungsfortschritt, der einfach auch die historischen Hintergründe der Geschlechterordnung, der modernen Gesellschaft, anderer Gesellschaften erbracht hat und dem sich die Weiterentwicklung der Theorie verdankt. Umgekehrt, auf der Minusseite, allein gelassen, sich selbst überlassen, ist empirische Sozialforschung, ganz gleich, ob nun in Bezug auf Klasse oder auf Geschlecht, der Tendenz der Verdünnung und der Vereinzelung ins Detail des Bestehenden überlassen. Das heißt, die Veränderung des Bestehenden verschwindet gegenüber seiner Analyse, beziehungsweise die Analysen dienen weniger der Infragestellung als vielmehr der Verbesserung bestehender Verhältnisse. Nicht, dass ich die Verbesserung bestehender Verhältnisse gänzlich außer Acht lassen oder negativ beurteilen würde. Aber sie ist nicht das eigentliche und das letzte Ziel sowohl kritischer oder feministischer Theorie als auch der entsprechenden sozialen und politischen Bewegungen. Das heißt, an dieser Stelle ist umgekehrt wiederum die Forschung, der Fortschritt der empirischen Wissenschaften abhängig von einem Blick auf dieses darüber hinausgehende der Theorie. Dieses problematische Verhältnis, dieses Wechselverhältnis und andererseits auch diese Tendenz zum Auseinanderlaufen zwischen Theorie und Forschung ist nun meiner Ansicht nach nicht in erster Linie ein ganz essentielles, was in zwei unterschiedlichen Wissens- und Erkenntnisarten begründet ist, sondern es hat auch sozusagen wissenssoziologische bzw. institutionelle Gründe. Und in den letzten Jahren oder Jahrzehnten hat einfach institutionell eine Anpassung der Wissensproduktion, wenn ich das mal so furchtbar instrumentell ausdrücken darf, und der Forschung auf Anwendungsbezogenheit stattgefunden. Das heißt, es hat in meinen Augen institutionelle Gründe, wenn wir diese Verdünnung der empirischen Forschung zu konstatieren haben. Damit hat in den letzten Jahren ein Prozess der gewissermaßen Industrialisierung der Wissenschaften, der Industrialisierung von Wissensproduktion eingesetzt, den wir bei der Bestimmung des Verhältnisses von Theorie und Forschung mit zu berücksichtigen haben. Gegenüber diesen Vereinnahmungen und nicht schlechthin, nicht aus essentiellen Gründen, bedarf kritische Theorie und Philosophie, ganz gleich, ob in der Traditionslinie der Frankfurter Schule oder auch eine feministische kritische Theorie, einen Standort extra muros, also das heißt außerhalb der Institution und in Unabhängigkeit von ihrem Auftrags- und Antragsforschungswesen. Und genau das ist heute so schwierig zu haben, beziehungsweise genau das ist in der augenblicklichen Situation unter starkem Druck. Ich spreche nicht grundsätzlich für ein Außerhalb, sondern ich spreche in der heutigen Situation der Institution dafür. Und dieses Außerhalb ist einerseits eine Bewegung, die immer noch auf der Straße oder auf dem Marktplatz, auf der Agora stattfindet. Andererseits aber auch ein Rückzugsort im Privaten, in der Studierstube, in der Zweckfreiheit, in der Anwendungslosigkeit von Theorien. In diesem Sinne komme ich noch einmal auf meinen Anfang zurück. Es gibt keine Praxis kritischer Theorie, sondern kritische Theorie ist kritische Theorie einer Gesellschaft und auf diesen Aspekt der Gesellschaftstheorie in der Zusammenführung von empirischer Forschung und theoretischer Reflexion würde es mir ankommen, und das steht leider gegen den Trend der Zeit. Vielen Dank.